5. Hören. Zwei Radiomeldungen. 2. Die Hitradio Rhein-Neckar-Infobox. Hitradio Rhein-Neckar-Infobox. Fünftes Fest des Jugendfilms beginnt am Wochenende. Am Freitag beginnt in Ludwigshafen das fünfte Fest des Kinder- und Jugendfilms. Dort kann man Kino- und Fernsehproduktionen aus der ganzen Welt sehen, die für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren gemacht wurden. Die Eröffnung ist am Freitag um 16 Uhr. Der erste Film kommt aus Deutschland und erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen aus einer türkischen Familie und einem 17-jährigen deutschen Jungen. Es ist eine turbulente Komödie mit ernstem Hintergrund. Insgesamt kann man in der nächsten Woche in 3 Kinos und im Theater 50 Filme aus 25 Ländern sehen. Nach Deutschland mit 11 Filmen ist in diesem Jahr China mit den meisten Filmen dabei, nämlich mit 5 Produktionen. Also auf jeden Fall hingehen und ein paar Filme ansehen. Hitradio Rhein-Neckar. Hier gibt's was auf die Ohren.